Aufgabe 6.4 B. Frau Rothen und Herr Bohrer fahren zusammen mit dem Mietwagen zur CeBIT. Hören Sie sich die Wegbeschreibung des Navigationssystems GPS an und vervollständigen Sie den Text in Ihrem Buch. Sie starten in der Friesenstraße in Hannover und fahren 450 Meter in Richtung Berliner Allee. Verlassen Sie die Straße Listermeile und biegen Sie scharf links in die Berliner Allee ein. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 1,3 Kilometer. Verlassen Sie die Berliner Allee und biegen Sie links in die Marienstraße ein. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 630 Meter. Verlassen Sie die Marienstraße beim Braunschweiger Platz und biegen Sie rechts in den Bischofsholer Damm ein. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 1,5 Kilometer. Verlassen Sie den Bischofsholer Damm und biegen Sie rechts in den Messeschnellweg ein. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 2,5 Kilometer. Verlassen Sie den Messeschnellweg. Biegen Sie rechts in die Hermesallee ein. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 680 Meter. Sie sind an Ihrem Fahrziel der Hermesallee in Hannover angekommen.